ich sing den Badewannentango, Badewannentango bei mir zu Hause unter der Brause mit Schaum im Ohr. Ich sing den Badewannentango, Badewannentango schön wie Caruso. Ja, ja, ich tu so wie ein Tenor. Oh, oh, oh, oh. Ich sing den Badewannentango, Badewannentango. Ja, ja, ich greife nach meiner Seife und seif mich ein. Ja, so ein Badewannentango, Badewannentango weckt in der Wanne das Kind im Manne und stimmt es froh. Ja, diesen Badewannentango, Badewannentango, ja, den erfand ich, denn er entspannt mich und freut mich so. Tango bei mir zu Hause unter der Brause mit Schaum im Ohr. Da Badewannentango, Badewannentango schön wie Caruso. Ja, ja, ich tu so wie ein Tenor, mit Schaum im Ohr, wie ein Tenor, mit Schaum im Ohr.